Umtauschen. Das ist schon sehr praktisch, dass man heutzutage alles umtauschen kann. Praktisch alles, sagt meine Frau. Nicht zu mir. Sie sagt das zu ihrer Freundin Sonja. Die nickt zustimmend und lässt sich noch eine Tasse Kaffee eingießen. Von meiner Frau. Die beiden sitzen am Esstisch im Wohnzimmer und unterhalten sich. Über Shopping, Schnäppchen, Sonderangebote. Kurz, über das Leben. Ich bin auch da. Im Wohnzimmer. Nicht am Esstisch, sondern auf dem Sofa. Ich unterhalte mich nicht. Ich versuche, fernzusehen. Okay, es sind nicht die Nachrichten. Aber es ist auch kein Fußballspiel. Ich schaue einen Film an. Einen sehr spannenden Film. Kannst du bitte ein bisschen leiser machen? Wir würden gerne ein bisschen reden, sagt meine Frau. Diesmal zu mir. Klar, gerne. Selbstverständlich, antworte ich und stelle ein bisschen leiser. Aber ich denke nicht, klar, gerne, selbstverständlich. Ich denke, sie könnten eigentlich auch auf die Terrasse gehen. Da kann man auch prächtig reden. Stell dir vor, Sonja, sagt meine Frau. Neulich, da hat mein Mann so eine Küchenmaschine nach Hause gebracht. So einen riesen Apparat, so für Cappuccino und anderes Zeug. Sie schüttelt den Kopf. Ich glaube, es sollte sogar ein Geschenk sein. Aber das Ding ist völlig unpraktisch und nutzlos. 299 Euro für so einen Mist. Und er hatte sie natürlich auch schon ausgepackt und ausprobiert. Ich war entsetzt. Früher war das ein Grund für Riesenzoff. Aber heute? Zum Glück habe ich den Kassenbon noch in seiner Hosentasche gefunden. Da habe ich meinen Mann sofort mit dem Mistding und dem Bon ins Kaufhaus geschickt. Und er ist mit dem Geld zurückgekommen. Sie sieht wieder zu mir. Schatz, geht es noch ein bisschen leiser? Ich kann ja mein eigenes Wort nicht verstehen. Seltsam. Ich kann sie sehr wohl verstehen, obwohl ich bestimmt 5 Meter entfernt sitze.